Kapitel 13 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, 13. Kapitel. Es verging einige Zeit ohne besondere Ereignisse. Aber zu Anfang des nächsten Sommers gab es viele Veränderungen im Hause Kirilla Petrowitschs. 30 Werst von seinem Gute lag der reiche Besitz des Fürsten Werejski. Der Fürst hatte sich lange Zeit im Auslande aufgehalten, sein Gut wurde von einem verabschiedeten Major verwaltet und zwischen Pokrowskoje und Arbatow bestand keinerlei Beziehungen. Ende Mai kehrte der Fürst aus dem Auslande in seine Heimat zurück und kam auf sein Gut, das er noch nie im Leben gesehen hatte. An die Zerstreuungen des großen Lebens gewöhnt, konnte er die Vereinsamung nicht ertragen und begab sich schon am dritten Tage nach seiner Ankunft zum Mittagessen zu Trojekurow, mit dem er einst bekannt gewesen war. Der Fürst war gegen 50 Jahre alt, schien aber viel älter. Ausschweifungen aller Art hatten seine Gesundheit erschüttert und ihm ihren unauslöslichen Stempel aufgedrückt. Er lechzte immer nach Zerstreuungen und empfand fortwährend Langeweile. Trotz alledem war sein Äußeres anziehend und interessant, und der Gewohnheit an ständigen gesellschaftlichen Verkehr bedankte er eine gewisse Liebenswürdigkeit, besonders im Umgange mit Damen. Kirilla Petrowitsch war über seinen Besuch sehr erfreut und fasste diesen als Zeichen der Hochachtung eines Menschen aus der großen Welt auf. Seiner Gewohnheit gemäß ließ er den Gast zuerst alle seine Wirtschaftseinrichtungen besichtigen und führte ihn in den Hundezwinger. Aber der Fürst erstickte schier in der Hundeatmosphäre und eilte hinaus, indem er sich sein parfümiertes Taschentuch vor die Nase hielt. Der alte Garten mit den gestutzten Linden, dem viereckigen Teich und den regelmäßigen Alleen gefiel ihm nicht. Er liebte englische Parks oder die sogenannte Natur. Aber er lobte alles und schien entzückt. Ein Diener meldete, dass das Essen aufgetragen sei. Sie gingen zu Tisch. Der Fürst, den der Spaziergang ermüdet hatte, hinkte und bereute schon seinen Besuch. Aber im Saal empfing ihn Maria Kirillowna, und der alte Kurschneider war von ihrer Schönheit entzückt. Trojekurow wies ihm den Platz an ihrer Seite an. Der Fürst wurde in ihrer Nähe lebhaft und lustig und fesselte einige Mal ihre Aufmerksamkeit durch seine interessanten Erzählungen. Nach dem Essen schlug Kirilla Petrowitsch vor, einen Spazierritt zu machen. Aber der Fürst entschuldigte sich unter dem Hinweis auf seine Samtstiefel und scherzte über sein Potagra. Er schlug eine Spazierfahrt in einer Liniendroschke vor, um sich von seiner lieblichen Nachbarin nicht trennen zu müssen. Die Liniendroschke wurde angespannt. Die beiden Alten und die junge Schöne nahmen Platz und fuhren aus dem Hofe. Das Gespräch geriet für keinen Augenblick ins Stocken. Maria Kirillowna hörte mit Vergnügen die schmeichelhaften und lustigen Bemerkungen des Salonmenschen an. Plötzlich wandte sich Fürst Werejski an Kirilla Petrowitsch mit der Frage, was das für ein niedergebranntes Gebäude sei und ob es ihm gehöre. Kirilla Petrowitsch runzelte die Stirne. Die Erinnerungen, die das abgebrannte Gut in ihm erweckte, waren ihm unangenehm. Er antwortete, dass das Land jetzt ihm gehöre und früher Dubrowski gehört habe. »Dubrowski?« wiederholte Werejski. »Wie, diesem berühmten Räuber?« »Seinem Vater«, antwortete Trojekurow. »Aber auch sein Vater war ein ordentlicher Räuber.« »Wo ist denn unser Rinaldo hingekommen? Hat man ihn ergriffen? Lebt er noch?« »Er lebt und ist in Freiheit. Solange wir lauter Verbrecher und Diebe zu Isbravniks haben, wird man ihn nicht fangen. Apropos, Fürst, hat er nicht auch deinem Arbatowo einen Besuch abgestattet?« »Ja, im vorigen Jahr hat er, glaube ich, etwas geplündert oder in Brand gesteckt. Nicht wahr, Maria Kirillowna, es wäre doch recht interessant, eine nähere Bekanntschaft dieses romantischen Helden zu machen.« »Warum sollte das interessant sein?« sagte Trojekurow. »Sie ist mit ihm schon bekannt. Er gab ihr ganze 3 Wochen Musikunterricht und hat dafür, Gott sei, keine Bezahlung genommen.« Nun erzählte Kirilla Petrowitsch vom vermeintlichen französischen Lehrer. Maria Kirillowna saß wie auf Nadeln. Werejski hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu, fand alles sehr sonderbar und brachte das Gespräch auf andere Dinge. Nach Pokrowskoje zurückgekehrt, ließ er anspannen und fuhr, trotz der inständigen Bitten Kirilla Petrowitschs, über Nacht dazubleiben, gleich nach dem Tee ab. Vorher hatte er aber Kirilla Petrowitsch gebeten, ihn mit Maria Kirillowna zu besuchen, und der stolze Trojekurow versprach es ihm, da er den Fürsten Weresky in Anbetracht des Fürstentitels, der zwei Ordenssterne und des Erbguts mit 3000 leibeigenen Seelen gewissermaßen für seinesgleichen hielt. Ende von Kapitel 13